Er erbt sich fort an die Antinomie von Kultur und Verwaltung. Der Geruch des Banausischen, der der Verwaltung anhaftet, ist nicht bloß philologisch vom gleichen Schlag wie das Odium niedriger, nützlicher, schließlich körperlicher Arbeit in der Antike. Die starre Entgegensetzung von Kultur und Verwaltung im Denken, Produkt genau der Stunde, da die gesellschaftliche und geistige Lage beide zusammenbiegt, ist aber auch gesellschaftlich fragwürdig. Vertraut ist es zumal der Kunstgeschichte, dass in der Vergangenheit überall dort, wo Artefakte kollektive Arbeit erforderten, aber auch bis tief in die individuelle Produktion bedeutender Architekten, Bildhauer und Maler hinein, Verwaltungen mitgeredet haben. Ihr Einfluss blieb nicht äußerlich, sondern teilte auch der Sache sich mit. Daher standen die Verwaltungen auch in der Vergangenheit keineswegs mit denen, die heute zuweilen sich Kulturschaffende nennen, in jener glücklichen Harmonie, welche der romantische Wunsch nur allzu gern in die Vergangenheit projiziert. Unter dem Aspekt ihrer Beziehung zu den Kulturbereichen stellten die Kirche, später die Regenten der italienischen Stadtstaaten und dann des Absolutismus Verwaltungsinstanzen dar. Vermutlich war ihre Beziehung zur kulturellen Produktion vielfach substanzieller als die zwischen der gegenwärtigen Verwaltung und der verwalteten Kultur. Die unproblematische Vorgegebenheit der Religion milderte den Gegensatz des kulturellen zum praktischen Leben und die verfügenden großen Herren von ehedem, oft genug freilich Condottieri, mochten weniger fremd zur Kultur sein als manche Verwaltungsspezialisten unter radikal arbeitsteiliger Gesellschaft. Umso rigoroser aber auch und direkter kontrollierten sie das Kulturelle, unbehindert von Zuständigkeiten und rationalen Verfahrensordnungen. Das Verhältnis der immanenten Wahrheit kultureller Gebilde zu dem, was man heutzutage zwielichtig Auftrag getauft hat, war jedenfalls damals kaum leidvoll, kaum weniger leidvoll als heute. Große Künstler, selbst eines Typus, der mit dem zu seiner Zeit objektiv verbindlichen Geist weithin zusammenzustimmen scheint, wie Bach, haben in permanentem Konflikt mit ihren Verwaltungen gelebt. Aus dem Hochmittelalter weiß man wohl nur darum weniger von derartigen Konflikten, weil sie damals prinzipiell zugunsten der verwaltenden Macht vorentschieden waren, der gegenüber Ansprüche kaum Chance hatten, die ihrer selbst erst im modernen Begriff des Individuums sich recht bewusst wurden. Trotzdem hat im Verhältnis von Kultur und organisierter Macht etwas Wesentliches sich verändert, und es ist nicht unabhängig vom Negativen des Kulturbegriffs als solchem, dem Moment seiner Unwahrheit. Denn was er zusammenfasst, auf eine schließlich für administrative Zwecke handliche Formel bringt, meint dem eigenen Sinn nach immer auch den sei's noch so sehr seiner selbst unbewussten und sprachlosen Protest gegen das Getriebe, gegen die Integration, die allem qualitativ Verschiedenen gewalttätig widerfährt. In gewisser Weise sogar den Protest gegen die Idee der Vereinheitlichung selber. Kultur als über das System der Selbsterhaltung der Gattung hinausweisende enthält allem Bestehenden, allen Institutionen gegenüber unabdingbar ein kritisches Moment. Es ist keineswegs die bloße Tendenz, wie manche kulturellen Gebilde sie verkörpern. Indem überhaupt etwas gedeiht, was anders, was nicht zu verwerten ist, belichtet es zugleich die herrschende Praxis in ihrer Fragwürdigkeit. Nicht erst durch handgreifliche praktische Intentionen, sondern durch ihre bloße Existenz, ja gerade durch ihr Unpraktischsein, hat zumal die Kunst einen polemischen, insgeheim praktischen Zug.